verloren. Nein, nein, nein, das wär zu viel. Papagino, schweige still. Willst du dein Gelübde brechen? Ich bin frei, mit dir zu sprechen. Du hörst ja, wir sind beide hier. Stille, sag ich, schweige still. Immer still und immer still und immer still und immer still. Ganz nah ist euch die Königin, sie tragen Tempel heiliger. Wie, was? Sie soll im Tempel sein. Stille, sag ich, schweige still. Wirst du immer so vergessen. Eine Weise prüft und achtet nicht, was der gemeine Pöbel spricht. Ein Weise prüft, ein Weise prüft. Das wäre Teufel, ohne Herr. Sag an Tamino, ist das wahr? Geschwätz von Weiben nachgesagt, von Heuchten aber ausgedacht. Doch sagt es auch die Königin. Sie ist ein Weib, hat Weibesinn. Sei still, mein Wort, sei dir genug. Geh deine Pflicht und handle klug. Warum bist du mit uns so spröden? Auf Papageno schweigt zu reden. Ich möchte gerne. Nicht kann das plaudern lassen. Was du nicht kannst, das plaudern lassen. Ich war die scheine Scham für mich. Will mich ansehen, mit Scham verlassen, es plaudert keiner sicher mich. Sie müssen uns mit Scham verlassen. Sie müssen uns mit Scham verlassen. Es plaudert keiner sicher mich. Es plaudert keiner sicher mich. Von festem Geiste ist ein Mann. Er denkt etwas, er sprengt. Von festem Geiste ist ein Mann, er denkt, was er sprechen kann. Er denkt, was er sprechen kann. Er denkt, was er sprechen kann.